verehrte Hörerinnen und Hörer. Kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Hier ist die Polizei. Was ist denn eigentlich los? FBI. Oh. Mord? Kennen Sie diesen Mann? Das ist meine Sekretärin. Dann war es Mord. Nein. Nun, das gibt's doch nicht. Es war ein Unfall. Will man mir was anhängen? Ja. Ich weiß, wer der Mörder ist. Was? Nein. Ruhe. Nein, das darf doch nicht sein. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich bin doch hier bloß die Haushälterin. Wer ist der Mörder? Nein. Sagen Sie es nicht. Das heißt ja. Ich will drauf kommen, wer der Mörder ist. Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist wieder einmal Zeit für Kein Mucks, Ihren Bremen 2 Krimi-Podcast mit Radioschätzchen. Jede Woche eine neue Kuriosität aus dem Archiv und das überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Bastian Pastewka. Musik bitte. Diese Melodie kennen Sie alle, sie wurde das Markenzeichen eines Filmklassikers, eines schwarz-weißen Kriminalschockers aus dem Jahr 1949, der bis heute für einen der besten Kinofilme aller Zeiten gehalten wird. Dunkle Schatten, nasser Asphalt, leicht schiefe Kameraeinstellungen und eben diese Musik machten den Klassiker unsterblich. Doch in dieser Orchesterversion wurde die Melodie von Hugo Montenegro mit Streichern und Gitarre ausgeschmückt. Im Film hört man nur ein einziges Instrument, die Zither von Anton Karas. Es ist natürlich die Melodie von Der dritte Mann, ein Krimi von Graham Greene um einen mysteriösen Todesfall. Die Geschichte spielt im zerbombten und in Besatzungszonen aufgeteilten Wien. Der Amerikaner Holly Martins, gespielt von Joseph Cotten, ein abgehalfterter Autor von billigen Wildwestgeschichten, sucht seinen alten Freund. Ich bin ein Freund von Harry Lime. Doch Harry Lime ist vor kurzem Opfer eines Autounfalls geworden. Holly Martins geht der Sache auf den Grund und dabei stößt er auf eine Reihe merkwürdiger Zusammenhänge. Er soll noch irgendwelche Anordnungen getroffen haben. Das kann ich doch nicht wissen. Ich war nicht dabei. Das Einzige, was mich anging, war die Todesursache. Und schließlich erfährt Holly Martins, dass sein Freund Harry offenbar in kriminelle Machenschaften verwickelt war. Das behauptet zumindest der britische Major Calloway, im Film gespielt von Trevor Howard. Sehen Sie den Mann da? Ein gewisser Harbin, Hilfsarbeiter im Militärhospital. Martins trifft auf Harry Limes ehemalige Freundin Anna Schmidt. Doch den entscheidenden Hinweis, der ihn dazu bringen wird, den Fall selbst aufzurollen, kommt von einem Portier, gespielt von Paul Hörbiger. Da war noch ein dritter Mann. Der dritte Mann, ein Welterfolg. Der britische Film wurde Ende 1948 in 7 Wochen gedreht und es sollte ein großer Wurf werden. Die Amerikaner stiegen ein und schickten die Schauspieler Joseph Cotten, Aida Valli und Orson Welles. Der englische Regisseur Carol Reed arbeitete rund um die Uhr und ließ 3 Kamerateams durch Wien ziehen. Eines lieferte die Bilder der zerstörten Stadt, eines übernahm die zahlreichen Nachtaufnahmen und eines die Schattenspiele der Kanalisation, die neben dem Wiener Prater, dem Zentralfriedhof und der Litfaßsäule auf dem Platz am Hof eine Art eigener Hauptdarsteller wurde. Dem Schauspieler Orson Welles kam eine besondere Rolle zu. Er war 1948 einer der größten Stars und Filmemacher des amerikanischen Kinos. Citizen Kane, der Glanz des Hauses Amberson und die Lady von Shanghai hatte er gerade hinter sich. Vorher, in den 30ern, war er der prominenteste Mitbegründer des Hörspiels. Er produzierte und sprach Krimis und Mystery-Geschichten. Seine Reihe The Mercury Theater of Suspense ließ die Hörer von NBC Radio erschaudern. Im dritten Mann hat Orson Welles die Schlüsselrolle. Sein Auftritt ist kurz und beeindruckend, doch Welles leistete sich Mätzchen, um das Drehteam, das in Wien auf ihn angewiesen war, anständig zu verwirren. Immer wieder verließ er das Set oder gleich die ganze Stadt. Deshalb entschied der Regisseur Carol Reed, seinen Star so oft es ging zu dubeln. Und das war möglich, weil Orson Welles' Figur überwiegend im Dunkeln lauert oder sich als Schattenriss auf den nächtlichen Häusern der österreichischen Hauptstadt abzeichnet. Der Brite Guy Hamilton war Regieassistent. Es ist oftmals sein Schatten, der im dritten Mann sozusagen für Orson Welles einsprang. Guy Hamilton wurde später selber Regisseur. Er drehte 2 Agatha Christie und 3 James-Bond-Filme. Und mit Bernard Lee und Robert Brown sind im dritten Mann gleich 2 der späteren M-Darsteller aus den Bond-Filmen dabei. Aber natürlich sind auch österreichische Schauspieler und Schauspielerinnen zu sehen. Der eingangs erwähnte Paul Hörbiger etwa, Hedwig Bleibtreu, Annie Rosar, Ernst Deutsch, Erich Ponto oder Siegfried Breuer. Der dritte Mann kam schließlich in die Kinos. Am 31. August 1949 wurde der Film in London uraufgeführt. Ein halbes Jahr später in New York. Die Amerikaner hatten allerdings eine leicht veränderte Version geschnitten, die rund 11 Minuten kürzer war. Doch schon rund einen Monat vor dem US-Start, am 6. Januar 1950, kam der Film in die deutschen Kinos. Im März lief er schließlich in Österreich an. Auch die deutsche Fassung des Films wies ein paar kleinere Kürzungen auf. Die unübersetzbaren Passagen wurden eliminiert. Die Synchronbearbeitung stellte 1949 die Firma Mars Film her, unter der Regie von Georg Rothkegel. Diese deutsche Fassung wird uns heute in Kein Mucks beschäftigen, denn sie ist eine Rarität. 1963 wurde nämlich erstaunlicherweise eine zweite Synchronversion des Dritten Manns in Deutschland produziert, diesmal von der Firma Atlas Film. Du möchtest mich loswerden, was? Vielleicht. Das kann ich verstehen. Eine Pistole habe ich. Wenn du da unten liegst, würden sie kaum nach Schusswunden bei dir suchen. Diese zweite deutsche Synchronfassung des Dritten Manns ist die, die bis heute überwiegend in Wiederholungen gezeigt wird. Und aus der stammen auch die Ausschnitte, die wir bis hierhin gehört haben. Horst Niendorf sprach Joseph Cotten, Werner Peters sprach Orson Welles, Dagmar Altrichter Aida Walli und Heinz Drache Trevor Howard. Hedwig Bleibtreu und Annie Rosar wurden in beiden deutschen Fassungen unverändert übernommen. Sie sprachen ja schon in der Urversion Deutsch. Paul Hörbiger dagegen kam zweimal ins Synchronstudio, einmal 1949 und einmal 1963, um die englischen Dialogzeilen seiner Rolle einzudeutschen. In der Tat herrscht unter Fans des Films große Diskussion um die beiden Tonspuren Mars oder Atlas. Welche Version ist besser? Nun, Radio Bremen kann helfen, wie so oft. 1950 produzierte dieser Sender aus der ersten Synchronversion des Dritten Manns ein Hörspiel. Klaus-Dieter Klingberg bastelte aus dem Filmton der Mars-Version eine Funkbearbeitung. Er machte aus dem 104 Minuten langen Original eine einstündige Radiofassung, baute Verbindungstexte ein, die den Hörerinnen und Hörern Orientierung boten und die Bilder im Kopf entstehen ließen. Das Der dritte Mann-Hörspiel wurde im Mai 1950 erstmals bei Radio Bremen gesendet, als der Film wegen des großen Erfolges immer noch in den deutschen und österreichischen Kinos gezeigt wurde. Und wir bringen dieses Hörspiel natürlich jetzt. Schließen Sie die Augen und versetzen Sie sich ins Wien des Jahres 1949. Hören Sie Wolfgang Luckschi als Holly Martins, Elisabeth Ried als Anna Schmidt, Hans Nielsen als Major Calloway, sowie Paul Hörbiger, Erich Ponto, Siegfried Breuer und Ernst Deutsch, die ihre Rollen sprachen. Tja, und am Ende hören Sie noch Friedrich Joloff. Viel Vergnügen. Radio Bremen sendet Der dritte Mann nach der gleichnamigen Alexander Korda-Produktion, für den Funk geschnitten von Klaus-Dieter Klingberg. Offen gestanden, ich habe das alte Wien nicht gekannt, das leichtlebige Wien des Walzertraums und so. Konstantinopel lag mir mehr. Ich lernte Wien erst im Zeitalter des schwarzen Marktes kennen. Wir schoben mit allem, was die Leute brauchten, vorausgesetzt, dass sie es bezahlen konnten. Amateure unseres Fachs kamen dabei natürlich leicht unter die Räder, beziehungsweise sie landeten in der Donau. Aber wer was von der Branche verstand, konnte sich gesund stoßen. Wie Sie wissen, ist die Stadt in 4 Zonen eingeteilt. Amerikaner, Engländer, Russen und Franzosen haben je eine Zone besetzt. Aber das Zentrum der Stadt ist international, mit internationaler Polizei, die sich aus den 4 Mächten zusammensetzt. Wundervoll, was man sich davon alles versprochen hat. Dabei waren es ganz brave Kerle, taten alle ihr Bestes. Wien sieht nicht anders aus als viele andere Städte Europas, bis hin zur Bombe. Ach, ich wollte Ihnen ja was erzählen. Ich wollte Ihnen die Geschichte von Holly Martins erzählen, einem Amerikaner, der nach Wien kam, um seinen Freund zu besuchen. Der Freund hieß Harry Lime. Also, Martins hat in letzter Zeit in Amerika Pech gehabt, mit einem Wort, er war pleite, und Lime hat ihn eingeladen, weil, wie er schrieb, in Wien für ihn etwas zu machen sei. Eines Tages kam er nun an, der arme Teufel, vergnügt wie eine Haubenlerche und ohne einen Cent in der Tasche. Ihren Pass bitte. Oh. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Ein Freund hat mir einen Job angeboten. Wo wohnen Sie? Bei ihm, Stiftgasse 15. Sein Name? Lime, Harry Lime.

Sie hörten Der dritte Mann von Graham Greene in der Regie von Carol Reed, Tonspur des Kinofilms von 1949 in der deutschen Synchronversion, Synchronbuch und Regie Georg Rothkegel, 1950 für Radio Bremen als Hörfassung eingerichtet von Klaus-Dieter Klingberg. Es sprachen Holly Martins, Wolfgang Luxi, Anna Schmidt, Elisabeth Ried, Major Calloway, Hans Nielsen, Baron Kurz, Ernst Deutsch, Dr. Winkel, Erich Ponto, der Rumäne Popescu, Siegfried Breuer, der Portier, Paul Hörbiger und als Harry Lime, Friedrich Joloff, an der Zither Anton Karas. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 23. Mai 1950 bei Radio Bremen. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Hörspielklassikern. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Ausgabe. Diese und alle bisherigen stehen nach wie vor in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. In der kommenden Folge bringen wir wieder einen Funkkrimi ohne Filmbezug, wie sonst auch einen Krimi von Karl Richard Schon. Dieser Autor hat viele Hörspiele geschrieben, überwiegend mehrteilige Serien. Eine Ausnahme ist sein Stück von 1967, das ist ein Einteiler und der heißt Adamovs Tod. Nächstes Mal. Und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss. Also, Wiedersehen.